Wir hatten einen Kiffer in Berlin, Wolfgang Neuss und sein Berlin. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Clown beim Zirkus wollte er werden, der bekannteste Pauker von Berlin wurde er, Wolfgang Neuss, der Mann mit der Pauke in der geteilten Stadt. Als er im Ostteil auftrat, da begrüßte er das Publikum mit dem klärenden Satz: Immer wenn ich drüben sage, meine ich hier. In Berlin feierte er in den 50er und 60er Jahren seine größten Triumphe. Hier wurde er vom Kabarettisten zum politischen Aktivisten, um sich schließlich der Frage zu widmen: Wie werde ich unbekannt? Der Kabarettist und sein Berlin der 50er bis 80er Jahre als Startbahn West für satirisch-kosmische Ausflüge, das noch West-Berlin als Biotop für Andersdenkende, in dem Neuss aufrecht sitzend am 5. Mai 1989 starb und das Fragezeichen hinterließ: Wie werde ich unbekannt? Ralf Beider-Kellen über Wolfgang Neuss und sein Berlin. Mann, was haben wir uns da angelacht? Ein Irren. Ja, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Können wir anfangen? Wir hatten... Psst, mal Ruhe einen Moment zu Hause da am Lautsprecher, ja? Sie können sich gleich weiter unterhalten. Wir hatten einen Kiffer... Eine Menge zu sagen. Pass auf. Wir hatten einen Kiffer in Berlin. Lasst uns die Mauer einreißen. Aber fragt mich nicht wie. Roger und Sam, together in Berlin. Der Kabarettist und Lebenskünstler Wolfgang Neuss und seine Stadt. Seine Stadt? Naja, so steht es zumindest hier im Manuskript. Also, Wolfgang Hans Otto Neuss. Er kam nicht als Berliner Original zur Welt, er wurde es. Nein, ich bin am 3.12. geboren. Zu Wortschlaf. W-R-O, jetzt weiß ich nicht mal, wie sich das schreibt, und dann Lau hinten, eben Wroclaw. Also, Breslau. Also, im polnischen Wroclaw. Das 1923 noch Breslau heißt, alles klar? Nun, der Vater zog als Offizier erst ins Feld, Erster Weltkrieg genannt, und dann von zu Hause und Sohn weg nach Berlin. Hansi Sohn zieht es auch bald von zu Hause weg, zu den Großeltern in die Kneipe. Und bald zieht er im Fanfarenzug der Hitlerjugend herum als Trommler. In Berlin werden Sie schon noch von ihm hören. Ich wollte ja mal Landwirt werden, das war ganz ernsthaft gemeint. Und ich habe auch schon ab 14 Jahre so ein Jahr gelernt. Schlachterei lernt man dann nebenbei, Hausschlachterei. Und während ich Landwirt werden wollte, kam mir plötzlich die Idee, Mensch, vielleicht ist es als Clown im Zirkus besser. Und dann habe ich das erstmal wörtlich genommen und ungefähr 15 Mark geklaut. Den Rest hatte ich, 35 Mark. Und damit fuhr ich von Breslau nach Berlin. Und in Berlin ging ich in die Schönhauser Allee, stand der Zirkus Krone. Und da war gerade Nachmittagsvorstellung. Und jetzt dachte ich, mein Gott, wie komme ich da ran? Wie kann man da fragen, ob man da Clown werden kann? Ja? Es waren ernste Zeiten da in Berlin, anno 1938. Der Feind lauschte noch nicht mit, aber der Nachbar. Und der 15-Jährige aus dem fernen Breslau fällt am Bahnhof zu einem Päderasten in die Hände und wird von der Polizei aufgegabelt. Erst kam die Mutter und holte ihn ab, dann kam der Krieg und holte ihn ab. Aber noch bevor er eine Waffe anfasst, macht Hansi mit einem Kameraden seinen ersten bunten Abend. 1941 ist Schluss mit Lustig, Neuss muss an die Ostfront. Die prägt ihn, wie viele andere, bis ans Lebensende. Ich bin 17 Jahre alt, der Jüngste in der Kompanie. Wir sind eingegraben über der Wolga und liegen Richtung Osten mit dem Kopf, ja. Die Russen, dazwischen uns ist ein Wald. Und ab und zu kommen Granaten geflogen und oder mal und so. Aber ab und zu nur, die Front ist sozusagen erstarrt, ja. Weil 44 Grad Kälte. Neuss wird mehrfach verletzt, körperlich und seelisch. Er kommt ins Lazarett und überlebt als Witzeerzähler vom Dienst. Aber wer überlebte, wurde an der Front gebraucht. Nach einem Angriff der Russen liegt Neuss in einem Bombenkrater. Alle um ihn herum sind tot. Er denkt an die gute Zeit im Lazarett und schießt sich aus Verzweiflung den Zeigefinger der linken Hand ab. Zumindest ist das die Geschichte, die er später erzählt, die aber nicht unbedingt stimmen muss. Wegbegleiter berichten, der Finger sei ihm erst nach dem Krieg abgenommen worden. Wie dem auch sei, er will keinen Finger mehr krumm machen für derlei. Wieder kommt er ins Lazarett, wieder erzählt er Witze. Und meine Mutter hat immer gesagt, später beim Maniküren der linken Hand in Berlin, als ich dann Kabarettist war, übrigens durch diese Hand bin ich nur ein guter Kabarettist. So blöd es klingt, ja. Es geht über die Knochen. Das war nicht nötig, Hans Wolfgang Neuss. Der Krieg ist aus. Witze werden auch in Friedenszeiten gebraucht. Er nennt sich jetzt Hans Wolfgang und tingelt als Kabarettist und Conferencier durch die junge Bundesrepublik. Über Köln, München und Hamburg kommt er 1951 endlich nach Berlin und bleibt. Und als ich in die große Stadt reinfuhr, weil sie so breit und lang am Wannsee liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass mich kein Mensch aus dieser Stadt rauskriegt. Ach, sagte ich zu ihr, ich bleib zunächst mal dein Geliebter hier. Neuss und Berlin, da wuchs zusammen, was zusammengehört. Vieles ging in Berlin in Trümmern, aber nicht der Berliner Humor. Berlin, das Taufbecken des deutschen Kabaretts. Es steht in einer materiellen und geistigen Trümmerlandschaft. Aufbauhilfe tut Not, geistige. Die satirische Zeitschrift Uhlenspiegel geht von Hand zu Hand. Altmeister Werner Fink gründet seine Partei der radikalen Mitte. Die Insulaner machen ihr Frontstadt Ätherwellenkabarett. Und die noch jungen Stachelschweine mucken auf. Nennen die alten Nazis auch schon mal beim Namen. Die wollten mich gar nicht nach oben lassen hier, nicht? Die sagten, sie kennen wir ja schon vom letzten Mal. Ich sah, es werden so viele wieder nach oben gelassen vom letzten Mal. Also dann, warum ich nicht? 1952 tritt Neuss in der Waldbühne auf. 20.000 Zuschauer. Noch mehr Zuhörer beim RIAS und dem SFB, wo er seine zeitkritischen Kommentare abgibt. Mensch, man muss es ja immer wieder gerne haben. Unser freies Dorf Berlin. Er spielt Kabarett, singt in Musicals, schauspielert in mehr als 60 Filmen. Der witzeerzählende Schlachterlehrling macht eine steile Karriere. Da war ich schon so prominent und berühmt, aber nur in Berlin, nirgendwo anders. Wenn ich schon nach Wilhelmshaven kam, kannte mich schon keiner mehr. Sie werden ihn noch kennenlernen. Wo Neuss draufsteht, ist die Pauke drin. Ein durchschlagender Erfolg. Mit seinem Partner Wolfgang Müller wird er zum Liebling der Berliner, weil er Neuss bleibt. Das mag der Berliner. Aber im Gegensatz zu Müller oder seinem Freund Wolfgang Gruner von den Stachelschweinen macht er es ihnen nicht leicht. Er verrät den Ausgang eines Krimi-Mehrteilers. Empörung. Und mäkelt auch schon mal an den amerikanischen Freunden herum. Da beschloss ich ungebeten, einige in den Arsch zu treten. Er reibt sich am absurden Zustand seiner geteilten Wahlheimatstadt und an dem Maulkorb, den ihm Politiker und Intendanten immer wieder anlegen wollen. Wie ich also heute Nacht so im Bett auf und ab gehe, dachte ich mir, ach Mensch, die haben ja diesmal alles erlaubt. Ich kann machen, was ich will, kann sagen, was ich will. Also, ich grüße meine liebe Mutter in Wilmersdorf. Nach dem Tod seines Kabarettpartners Wolfgang Müller 1960 übernimmt Berlin dessen Funktion. Die Stadt wird zur Ideengeberin und Partnerin. Sie legt vor und Neuss pariert. So 1963 im Rundfunk der DDR. Könnte nicht das kommende Jahr dazu benutzt werden, Hass abzubauen, Feindschaften zu beerdigen, Verleumdungen unter Strafe zu stellen? Beispielsweise West-Berlin ist ein aggressiver NATO-Stützpunkt, Ost-Berlin ist ein einziges KZ. Wenn man erstmal das Vergnügen feststellt, was man empfindet, beim anderen das Gute zu sehen und dem gegenseitig nacheifert, dann könnten wir ein ganz nettes Städtchen werden. Das wird noch eine Weile dauern. Egal, Neuss spricht auch nach dem Bau der Mauer rege mit drüben. 1965 lädt ihn die Prinzipalin Helene Weigel ins Berliner Ensemble ein. Neuss gibt das jüngste Gerücht. Der Stasi verdanken wir heute einen der bestklingenden Neuss-Mitschnitte überhaupt. Zuerst wollen wir mal üben. Immer wenn ich drüben sage, meine ich hier. Neuss ist für eine gegenseitige Tolerierung der beiden Hälften Deutschlands, für eine neutrale oder friedliche Koexistenz von Hüben und Drüben. Er macht Wolf Biermann im Westen bekannt und er wird immer politischer. Er lässt die Zeit nicht rechts liegen. Über das Jahr 1966 wird Neuss später sagen, außer mir fand in Berlin nur der SDS statt. Ein Jahr später zweifelt er auch am sozialistischen Deutschen Studentenbund. Nun sucht er Asyl im Domizil. In Berlin ist alles möglich, wirklich. Wie oft habe ich von dieser Stelle gegen diesen widerlichen Schießbefehl gewettert? Wenn ich heute wettere, weiß ich gar nicht mehr, gegen welchen. Mit einem tödlichen Schuss ist der Student Benno Ohnesorg hingestreckt worden. Die RAF wird sich radikalisieren. Neuss freundet sich mit Enzensberger und Dutschke an, gibt den Studenten Geld für Aktionen, sammelt bei seinen Auftritten für den Vietcong, wird nach dem Attentat auf Dutschke vor dem Springer-Gebäude fotografiert. 1968 wird es ihm schließlich zu viel. Nachdem die Kommune 1 die politisch schärferen und witzigeren Aktionen bringt, »Du hast Glück«, bei den Frauen, Rainer Langkanz, fühlt Neuss sich zunehmend überflüssig. Er denkt ans Exil und lebt schon im Exil, mitten Mang in Berlin. Ich wollte ja schon mal nach Schweden, nach Chile. Aber immer wieder Charlottenburg. Man kommt einfach von der heimischen Frustration nicht los. Er beginnt seinen Sitzstreik, einen neusschen Sitzstreik. In der Wohnung seiner Freundin Gisela Grunewold in der Charlottenburger Lohmeierstraße. Mit 220 Quadratmetern, die vielleicht größte Zwei-Zimmer-Wohnung Berlins, bleibt er einfach sitzen. Das Nebenhaus sei das Geburtshaus seines alten Partners Wolfgang Müller und er, Wolfgang Neuss, unternehme jetzt das ultimative Experiment: Wie werde ich unbekannt? Hallo? Sie kommen mir bekannt vor. Schon möglich, dass wir uns kennen. Mit Haschisch therapiert Neuss sich von der jahrelangen zerstörerischen Abhängigkeit von Aufputschmitteln und Schlaftabletten. Wo er in den 60er Jahren eine andere Politik einforderte, fordert er nun ein anderes Bewusstsein und lebt es vor. Such dich, such dich, such dich, süchtig, süchtig, süchtig. Daraus würde Ernst Jandl einen super Schinken machen. Der Haschphilosoph, gelegentlich soll er 15.000 D-Mark pro Monat für Drogen ausgegeben haben, stößt von West-Berlin aus in Dimensionen vor, in die ihm nur noch wenige der alten Bewunderer und Freunde folgen können oder wollen. Du könntest heute schon Präsident von Amerika sein. Was bist du? Ein kleiner, armer, neunfingeriger Irrer in einer kleinen Einbahnstraße in Berlin, Nähe des Schlosses, der da rumsitzt und sich einbildet, morgens von 8 bis 9 regiert er die Welt. Aha! Wer klar sieht, kann eher verzweifeln. Aber ablassen kann er nicht. Der neue Neuss schaut auf diese Stadt und sieht sich in der politisch gewollten, hochsubventionierten, wehrpflichtlosen Alternativgeist-Oase West-Berlin. Was nicht mal der Zweite Weltkrieg geschafft hat, die Mauer hat's gebracht, besonders für West-Berlin. Die ekelhaftesten Leute haben die Stadt verlassen und finden Berlin heute kaputt. Es sind ja nach dem Mauerbau nur die verrücktesten Leute hier geblieben. Menschen, die es ganz gern haben, wenn privat und öffentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Denn das hat uns doch die Mauer gebracht. Eine städtische Intimität, was noch nicht einmal das Westberliner Regionalfernsehen vertuschen kann. Zu Beginn der 80er Jahre bekommt Neuss Kontakt zur Westberliner Hausbesetzerszene. Vor allem zur, wie man es dort nennt, friedlich wieder in Betrieb genommenen Uferfabrik. Wie sollen wir denn Weltstadt sein, wenn wir nur noch 57 benutzte Häuser in Berlin haben? Die Berliner Linie, wenigstens meine, ist viel, viel mehr solche Kibbutze wie die Uferfabrik Familie Herzlich in der Viktoriastraße. Und mir kann man doch vertrauen, wenn ich sowas sage. Wenn ich rufe, ohne Hausbesitzer rutscht uns Berlin unter die Wanne-Eickel-Marke. Freunde besuchen ihn, holen sich Gags ab und lassen Geld da. Nicht wenige werden von ihm hart angegangen. Rias Kultmoderator Lord Knut beschimpft er, wenn dieser die Sprüche, die Neuss ihm diktiert, in seiner Sendung nicht eins zu eins wiedergibt. Dieter Hildebrand wirft er an den Kopf, der Scheibenwischer sei langweilig. Bei einem Kollegen von Radio Bremen passt ihm schlicht die Körperhaltung nicht. Wenn ich nicht gut bin, wenn das nicht gut ist, dann machen Sie es kaputt und nicht ich. Denn ich will arbeiten dauernd. Ich schmeiß ihn einfach, hau ab, setz ihn mal richtig hin hier. Und der liegt hier wie im Schlafzimmer, der Idiot. Sie machen sich ja alles kaputt, Sie Blödmann. Neuss ist hochgradig gereizt von der Herrschaft des Mittelmaßes. Er widerspricht gerne und ist doch sein eigener Widerspruch. 1983 tritt er anlässlich seines 60. Geburtstages in der SFB-Talkshow Leute zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder vor eine Kamera. Der Schlagabtausch mit dem regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker ist legendär geworden. Ein Intellektueller ist nach meiner Vorstellung einer, der zwar nachdenkt, eine Meinung hat, aber den letzten Schritt, der sehr wichtig ist nach meinem Gefühl, nicht tut, nämlich wirklich reinzuspringen in die politische Verantwortung. Außer Günter Grass. Nein, Günter Grass auch nicht. Der springt. Hör doch mal auf, Mensch, hier. Ist der zahnlose Neuss wirklich ein gescheitertes Drogenwrack? Er selbst verbittet sich Mitleid von alten Freunden und Kollegen, wie zum Beispiel von dem Rias-Theaterkritiker Friedrich Luft. Hinter meinem Wesen steht keine Tragik. Und das ist das Angenehme hier an diesen Leuten, dass die mich behandeln wie einen normalen Bürger. Ich habe nämlich einen unheimlichen Hang zur Normalität. Ehrlich, ich lasse mich in dieser Art in Berlin nicht lieben. Sagen Sie das auch mal Friedrich Luft, bitte. Ich bin keine tragische Person. Ich bin ein Vorläufer. Ich bin der Gesellschaft 10 Jahre voraus. Jetzt rede ich mal irre. Verstehen Sie? Ich bin empört über sowas. Und Fritz Luft, wenn ich dich mal treffe, gucke ich weg. Nun, vielen Mitbürgern war er so weit voraus, dass die ihn nicht mehr sahen und so hinter sich gelassen glaubten. Lag das an ihm? Von Spaziergängen, kleinen Einkäufen und gelegentlichen Ausflügen in die Uferfabrik abgesehen, bleibt er einfach sitzen. Und so stirbt er auch. An Unterleibskrebs. Wenige Stunden vor seinem Tod gibt er noch ein Interview. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben, wollte ich sagen. Es gibt keinen Tod in dem Sinne. Es gibt keine Chance, nicht zu leben. Keine. Man lebt immer. Immer, immer, immer. Am 5. Mai 1989, kurz vor 19 Uhr, lebt Wolfgang Neuss ab. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper, nennt Neuss, wie es zuvor schon Ernst Reuter und Willy Brandt taten, eine Berliner Institution. Tja, wenn das so ist. Der Kabarettkollege Matthias Belz schreibt, Wolfgang Neuss ist tot. Reden wir über die Weltliteratur. Alle hat er fertig gemacht, der kleine Mann, und hat trotzdem nach vielen und vielen Joints nie vergessen, dass auch Trinker Menschen sind. Das alte Nebelhorn tutet nicht mehr. Ja, wo bin ich denn? Und Dieter Hildebrand sagt, Berlin hat ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Die Stadt hat doch erst angefangen zu schmecken, zu riechen, vielleicht auch zu stinken, weil es ihn gab. Alle Schweine raus aus Berlin! Vielleicht konnte Neuss, der Mann der vielen Widersprüche, nur in dieser Stadt wirklich zu Hause sein, die vom Krieg genauso gespalten und traumatisiert war wie er selbst. Das gibt's doch gar nicht. Und heute, 25 Jahre nach seinem letzten Joint, fehlt er noch immer. Tschüssikowski, und nun lass den Floh husten. Dieter Hildebrand war satirisch, politisch korrekt, Hans-Dieter Hüsch war sarkastisch, melancholisch, menschlich. Matthias Belz war ätzend, beißend, zynisch. Und Neuss war Wolfgang Neuss. Punkt, Punkt. Komma. Ich fange nochmal an, wo ich aufgehört habe. Strich. Bis um, na, sagen wir mal, Na, ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder aufwache. Fertig ist das Neuss-Gesicht. Wir schalten um. Freies Radio, mein Taunus. Schade. Abstellen, abstellen, sofort abstellen, ja? Wir hatten einen Kiffer in Berlin. Wolfgang Neuss und sein Berlin, Ralf Beiderkellen, zeichnete das Porträt. Morgen dann im Länderreport ab 13.07 Uhr der amtliche Klüngelkontrolleur geht. Ein Kölner Rück- und Ausblick. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.